mit einem Kehlschnitt von Ohr zu Ohr. Der Zeitpunkt des Todes wurde vom Gerichtsmediziner auf 12 bis 1 Uhr nachts gestern festgesetzt. Die einzigen persönlichen Dokumente, die in der Reisetasche gefunden wurden, sind Talern, Traveler-Schecks und ein Hin- und Rückflugticket Tel Aviv-Mexico City. Der Pass der Ermordeten weist sie als israelische Staatsbürgerin aus. Geboren in Heidelberg, Deutschland, Name Sarah Klein. Die israelische Botschaft in Person eines untergeordneten Beamten wünschte, keinen Kommentar abzugeben und weigerte sich, die Identität der Ermordeten zu bestätigen. Ich wollte keine Überlegungen darüber anstellen, welche Umstände zum Tod des jüdischen Mädchens geführt hatten, dem ich eines Abends in einem damals gerade modernen Lokal getanzt hatte. In Versailles. Im Hotel El Prado. Wir tanzten. Um meinen 20. Geburtstag zu feiern. Die 20 fängt für jeden das Sterben an. Für mich hat der Tod keinen Anfang und kein Ende. Felix bat Lisha, ihm zu helfen, aus dem Krankenhaus herauszukommen. Es geht einfach nicht, ehrlich. Das ist ein ganz exklusives Haus.